Und hier beginnt ein neues Niemandsland. Willkommen. Es ist die Woche vom 14. April 2025. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz hier auf Kontrabanda 91.4 in Barcelona. Auf meinem Harenberg-Geschichtskalender war am 11. April vergangene Woche, das war der Freitag, das Bild des Arbeiterführers Ferdinand Lassalle abgebildet. Der hatte einmal gesagt, alle große politische Aktion besteht in dem Aussprechen dessen, was ist und beginnt damit. Alle politische Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist. Wahre Worte. Bemänteln und Verschweigen bedeutet natürlich, wenn unsere Politiker sagen, wir wollen die Demokratie im Kongo oder in der Ukraine oder in Zentralafrika unterstützen. Den Menschen helfen überall auf der Welt mit Kanonenbooten und Mittelstreckenraketen. Viele Dinge machen uns Sorgen in diesen Tagen, in diesen Wochen. Dabei vergessen wir oft die schönen Dinge. Zum Beispiel gibt es sieben neue CD-Alben von Bruce Springsteen. Der Boss hat also seine Archive, seine alten Tonarchive noch einmal vorgenommen und ausgemistet und wird die bald demnächst auf den Markt werfen. Ich als Fan von Springsteen weiß trotzdem nicht, ob ich dieses Spielchen mitmachen werde und mir eins davon kaufen soll. An den Kiosken hier lese ich beim Gehen zum Radio, Frieden mit Putin bedeutet nur noch mehr Krieg, das sagt ein deutscher Politiker. Deshalb, so die NATO-Logik, soll man den Krieg nach Russland weitertreiben. Mehr Waffen für die Verteidigung der westlichen Werte. Altkanzler Friedrich Merz hat soeben bekannt gegeben, dass man doch jetzt die Taurus-Raketen dem Selenskyj geben will, damit er Moskau beschießen kann. Der Mann sagt aber nicht, und jetzt sind wir wieder bei Ferdinand Lassalles Verschweigen, dass diese Raketen nur von deutschem Militärpersonal und mit deutscher Unterstützung aktiviert werden können und dass Deutschland damit automatisch Kriegspartei ist. Das heißt, wenn eine Taurus-Rakete in Moskau einschlägt, werden natürlich dann russische Raketen, Iskander-Raketen in Berlin einschlagen. Das sagt die Logik, die selbst ein 8-jähriges Kind versteht. Herr Merz offensichtlich nicht. Währenddessen sagt Außenminister Lavrov auf seinem Russland-Kanal, es gebe gerade den dritten kriegerischen Versuch des Westens, ein Stück des weiten großen Russlands für sich zu erbeuten. Und der Westen werde auch beim dritten Mal scheitern. Aber noch mehr Dinge beschäftigen uns. Ich habe hier einen Post bekommen von der WeAttack-Plattform. Und die sind wirklich gut. Die sind von Kampakt. Da heißt es, hallo Heinz Detlef. Mediziner Eckert von Hirschhausen empfiehlt ein Abnehmmittel. Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen rastet in einer Talkshow aus. Die Videos wirken täuschend echt, doch sie sind manipuliert. In sogenannten Deepfakes landen Gesichter auf fremden Körpern. Die Szenen sind ausgedacht. Die Fotos und Videos sollen Stimmung machen, Hass erzeugen und sogar Wahlen beeinflussen. Marc-Uwe Kling sieht unsere Demokratie bedroht. Auf WeAct, der Petitionsplattform von Kampakt, fordert der Bestsellerautor gefälschte Bilder und Videos, die ohne das Einverständnis der gezeigten Menschen entstanden sind, gehören verboten. Man kann jetzt auf der Plattform einen Aufruf unterzeichnen. Gegen gefälschte Videos, ein Verbot von gefälschten Videos und Bildern auf Deepfake. Der Appell richtet sich an Friedrich Merz, Markus Söder, Parteivorsitzende der CDU und CSU, Lars Klingbeil, Saskia Esken, Parteivorsitzende der SPD und alle Koalitionsverhandlerinnen. Verbietet das Fälschen von Menschen, rettet die Demokratie vor Deepfakes und manipulativen Bots. Durch künstliche Intelligenz kann man Texte, Bilder, Töne und Videos erstellen, die für Laien kaum noch als Fälschung erkennbar sind. Diese Deepfakes werden schon jetzt benutzt, um Menschen zu verleumden oder in Verruf zu bringen. Sie werden verwendet für politische Desinformation, Cybermobbing, Rachepornos und gefälschte Produktempfehlungen. Letzteres kann durchaus lebensbedrohlich sein, denn immer wieder wird mit Deepfakes prominenter Persönlichkeiten aus der Medizin für wirkungslose oder schädliche Medikamente geworben. Manipulative Social Bots, also Social Media Konten, die direkt oder indirekt vorgeben, ein Mensch zu sein, es aber nicht sind, verbreiten diese und andere Fakes. Es rollt ein Tsunami aus Fälschungen auf uns zu, der es immer schwerer macht, zwischen Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Dadurch gefährden Deepfakes und Bots unsere Demokratie. Denn Demokratie braucht Vertrauen und Vertrauen braucht Wahrhaftigkeit. Diese Petition versteht sich als überparteilich. Sie zielt nicht darauf ab, politische Inhalte irgendeiner Art einzuschränken, sondern darauf, eine neue Form von Fälschung generell zu verbieten. Egal ob Friedrich Merz, Alice Weidel, Lars Klingbeil, Katrina Dröge, Heidi Reichenick oder du, niemand darf gefälscht werden. Die neue Regierung muss handeln. Eine bloße Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte, wie aktuell von der EU vorgesehen, reicht nicht aus. Ich vermisse Ich vermisse auch Paris. Ich vermisse Rome so pray. Gottverdammte Pandemie. Ich vermisse all die Freunde, die zu früh gegangen sind. Ich vermisse Solidarität. Ich vermisse Ich will raus hier. Ich will raus hier. Ich vermisse zu umarmen. Ich vermisse Restaurants. Ich vermisse Gott sei Dank nicht leer, was ich mir nicht leisten kann. Mehr leiden, die Leben müssen arm bescheiden für die Kultur der Prahlerei. Is this the end? The end, my friend. Yeah, ich will raus hier. Ich will raus hier. Ich will raus. Ein großes Ereignis gibt es noch nachzuliefern. Es handelt sich um eine Buchvorstellung, die am 18. März im Goethe-Institut stattgefunden hat. Natürlich hier in Barcelona, in der Calle Roger de Flor, und bei der der Autor persönlich anwesend war und Stellen aus seinem Buch vorgelesen hat. Das Ende der Megamaschine von Fabian Scheidler. Geschichte einer scheiternden Zivilisation. Das Ende der Megamaschine, so heißt es im Text der Buchbeschreibung, legt die Wurzeln der Zerstörungskräfte frei, die heute die menschliche Zukunft in Frage stellen. In einer Spurensuche durch 5 Jahrtausende führt das Buch zu den Ursprüngen ökonomischer, militärischer und ideologischer Macht. Der Autor erzählt die Vorgeschichte und Genese des modernen Weltsystems, das Mensch und Natur einer radikalen Ausbeutung unterwirft. Dabei demontiert er Fortschrittsmythen der westlichen Zivilisation und zeigt, wie die Logik der endlosen Geldvermehrung von Anfang an menschliche Gesellschaften und Ökosysteme zerrüttet hat. Die wachsende Instabilität, so der Autor, und der absehbare Niedergang der globalen Megamaschine eröffnen heute jedoch Möglichkeiten für tiefgreifende Veränderungen, zu denen jeder von uns etwas beitragen kann. Das Buch hat sehr viel Bewunderung und Zuspruch hervorgerufen. Unter anderem sagt Professor Wolfgang Sachs vom Institut für Klima und Umwelt in Wuppertal: Kein Wunder, dass das Buch einen solchen Erfolg hat. Fabian Scheidler gelingt es auf brillante Weise, die Bruchstellen in dieser Geschichte herauszuarbeiten. Und Professor Ulrich Duchow in Publikforum sagt, dieses Buch sollte in alle Lehrpläne der Schulen und Universitäten aufgenommen werden. Ein paar Worte zum Autor. Fabian Scheidler, geboren 1968, studierte Geschichte und Philosophie an der Freien Universität Berlin und Theaterregie an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Seit 2001 arbeitet er als freischaffender Autor für Printmedien, Fernsehen, Theater und Oper. Im Jahr 2009 gründete er mit David Gößmann das unabhängige Fernsehmagazin Kontext TV, das regelmäßig Sendungen zu Fragen globaler Gerechtigkeit und Ökologie produziert. 2010 war er Programmkoordinator des Attac-Bankentribunals in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Als Dramaturg und Theaterautor hat er viele Jahre für das Berliner Grips-Theater gearbeitet. 2013 wurde seine Oper Tod eines Bankers am Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz uraufgeführt. Noch ein paar weitere Stimmen zum Buch Das Ende der Megamaschine von Fabian Scheidler. Der renommierte Professor Noam Chomsky vom Massachusetts Institute of Technology, ein alter Bekannter für alle Niemandsland-Hörerinnen und Hörer, urteilt: Das Thema könnte nicht richtiger sein. Der Ansatz des Buches gefällt mir sehr. Also, Fabian Scheidler, Das Ende der Megamaschine. Das Buch ist zu erwerben in Buchhandlungen oder zu bestellen unter www.megamaschine.org. Ich sende jetzt hier einen Auszug aus einem Vortrag, den Herr Fabian Scheidler zum Thema Das Ende der Megamaschine am 18. Mai 2018 in Freiburg gehalten hat. Der Ausgangspunkt der Überlegungen sind die globalen Krisenprozesse. Das ist zum einen eine Krise des Lebens auf der Erde. Wir befinden uns was das Klima angeht, auf einem Pfad von 3 bis 6 Grad Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts. Und daran hat das Pariser Klimaabkommen sehr, sehr wenig geändert, weil es ja nur auf freiwilligen Absichtserklärungen beruht. Und auch die decken nicht einmal die Hälfte dessen ab, was wir bräuchten, um eine Chance zu haben, unter 2 Grad zu bleiben. In Deutschland übrigens steigen die Treibhausgasemissionen seit 2015 wieder. Ein Skandal, über den kaum geredet wird. Wir haben im Bereich der Artenvielfalt das größte Artensterben seit 65 Millionen Jahren in Gang gesetzt. Wir, das meint die industrielle Zivilisation. Es gab 5 große Artensterben, die Big 5, und wir sind im 6. Wir verlieren etwa 1% unserer fruchtbaren Böden pro Jahr, eine ungeheuer schnelle Rate, vor allem durch die industrielle Landwirtschaft. Und wir haben in vielen Bereichen eine sich anbahnende Süßwasserkrise, zum Beispiel in Nordafrika, im Nahen und Mittleren Osten, im Westen der USA, im Norden Chinas. Das hat viel mit der industriellen Landwirtschaft zu tun und auch damit, dass die unterirdischen Wasserspeicher, die sich über viele tausend Jahre oder Jahrhunderttausende sogar bilden, in atemberaubendem Tempo leergepumpt werden. Man kann also mit dieser Krise des Lebens noch ein bisschen weitermachen. Man könnte über Ozeane und Wälder noch viel erzählen. Vieles wissen Sie auch. Es geht nur um das größere Bild an diesem Punkt. Wir erleben zugleich im ökonomischen und sozialen Bereich zunehmende Finanzkrisen, eine zunehmende Krisenhaftigkeit der globalen Ökonomie. Und das auch nicht erst in den letzten paar Jahren oder seit 2008, sondern dieser Prozess hat in den 70er Jahren bereits begonnen. Das, was wir gesehen haben in dem Video vorhin, ist tatsächlich auch Ausdruck dieser krisenhaften Entwicklung. 8 Menschen besitzen heute so viel wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Vor 2 Jahren waren das noch 62 Menschen. Also die soziale Spaltung spitzt sich immer weiter zu. Und in den USA beispielsweise, wo dieses Video ja her ist, werden jedes Jahr 2 Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben. Jedes Jahr 2 Millionen Menschen mit Gewalt aus ihren Häusern vertrieben. Wir haben die größten Fluchtbewegungen seit dem Zweiten Weltkrieg. 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Zum Teil vor Krieg, zum Teil auch vor den ökonomischen Verheerungen der letzten 30 Jahre des neoliberalen Zeitalters und zum Teil auch inzwischen vor dem Klimawandel. Und in Verbindung mit diesen ganzen Kriegen sehen wir eine Delegitimierung der traditionellen politischen Kräfte, die seit Jahrzehnten keine angemessenen Antworten auf diese Krisenprozesse finden. Das äußert sich in vielen Teilen der Erde in Form eines Rechtsrucks. Das sehen wir in Europa in vielen Ländern, das sehen wir natürlich in den USA. Das muss aber nicht zwingend der Fall sein. Aber wir sehen, dass zum Beispiel in Frankreich vor gut einem Jahr das politische System quasi implodiert ist. Die 2 großen Parteien sind bedeutungslos geworden. In Italien haben wir was Ähnliches und in Deutschland bahnt sich das möglicherweise auch an. Nun gibt es verschiedene Arten, auf diese Krisenprozesse zu schauen. Die übliche Art, wenn man die Nachrichten zum Beispiel anmacht, ist, dass es völlig verschiedene Dinge sind. Hier geht mal irgendwo eine Autobombe hoch, dort schmilzt ein Gletscher. Das hat alles nichts miteinander zu tun. Zerstreute Nachrichtenschnipsel. Man kann aber auch versuchen, in diesen verschiedenen Dingen Zusammenhänge zu sehen, eine Gestalt zu erkennen. Und das ist ein Stück weit mein Ansatz, das größere Bild zu sehen. Die Frage ist also, es steht ein Elefant im Raum und jeder ist über seinen Aktenordner gebeugt, jeder sieht das Einzelproblem, aber nicht das große Problem, den großen Zusammenhang, der im Raum steht. Und damit komme ich zu meiner ersten These und zum ersten Punkt. Die globalen Krisenprozesse, die wir erleben haben, so vielfältig ihre Einzelursachen auch sein mögen, gemeinsame systemische Wurzeln. Wurzeln, die in der Funktionsweise eines nicht nur ökonomischen Systems, sondern auch politischen, ideologischen und militärischen Systems liegen, das vor etwa 500 Jahren in Europa entstanden ist, sich seither mit viel Gewalt auch über die Erde ausgebreitet hat und gegenwärtig in eine sehr krisenhafte Phase steuert. Dieses System hat verschiedene Namen. Man nennt es zum Beispiel in den Sozialwissenschaften das moderne Weltsystem, das kapitalistische Weltsystem. Und ich benutze dafür den Begriff Megamaschine. Das ist ein Begriff, der in den 60er Jahren von dem Technikhistoriker Lewis Mumford geprägt wurde, der ein Buch geschrieben hat, das sehr interessant ist. Mythos der Maschine heißt es. Und er meint, Manfort meint damit hierarchisch aufgebaute Systeme seit der Antike. Ich beziehe das vor allem auf die letzten 500 Jahre. Das ist natürlich ein extrem komplexes System und ich kann jetzt nur ein paar Aspekte davon beleuchten. Es beruht im Wesentlichen auf drei Säulen. Die erste Säule ist die endlose Akkumulation von Kapital oder einfach ausgedrückt aus Geld, mehr Geld zu machen und das um jeden Preis und das bis in alle Ewigkeit im Prinzip. Das ist etwas historisch Neues. Es gab sehr viele Gesellschaften, die sehr ungleich waren und ungerecht und gewalttätig waren. Man denke zum Beispiel an die Sklavenhaltergesellschaft des alten Roms oder auch an chinesische Großreiche. Da war Reichtum in sehr wenigen Händen konzentriert. Es war aber nicht so, dass das übergeordnete Prinzip darin stand, Geld, das einmal angehäuft wurde, immer weiter in einem endlosen Zyklus von Investition, Profit, weiter zu vermehren. Das ist die Dynamik, die das System letztlich zwingt, immer weiter zu wachsen, immer weiter zu expandieren. Stillstand ist tot, gewissermaßen. Und das ist ja ein sehr merkwürdiges Faktum. Wenn unsere Wirtschaft nicht wächst, haben wir ein Riesenproblem. Man sollte ja eigentlich meinen, dass wenn die Wirtschaft nicht wächst, bleibt alles so, wie es ist. Nein, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir haben massive Arbeitslosigkeit, es wird nicht mehr investiert, weil das Kapital sich da nicht mehr vermehren kann und so weiter. Es ist also Zerfall, wenn es nicht wächst. Und das ist sehr tief eingeschrieben in unsere Institutionen, in unsere wirtschaftlichen Institutionen zum Beispiel. Aktiengesellschaften sind im Prinzip Konstrukte, die nur dafür da sind, einmal eingelegtes Geld zu vermehren und das bis in alle Ewigkeit. Nun kann so ein ökonomisches System nicht alleine existieren. Es braucht eine zweite Säule. Und das ist der moderne Staat. Wir kennen ja häufig das als Gegensatz. Auf der einen Seite steht die Wirtschaft und auf der anderen Seite der Staat, der da eingreift oder nicht eingreift. Aber tatsächlich hat sich der moderne Staat zusammen mit den Institutionen der Kapitalakkumulation koevolutionär entwickelt. Das eine kann nicht ohne das andere existieren. Der moderne Staat war im 16. Jahrhundert vor allem eine Militärinstitution und er brauchte sehr viel Geld. Militär verschlang etwa 90% der Staatshaushalte. Und das bedeutete Söldner bezahlen und Kanonen bezahlen im Wesentlichen. Und die Landesherren hatten dieses Geld nicht. Wer hat es ihnen geliehen? Das waren die großen Händler und Bankiers. Die Medici in Florenz kennen viele, aber vor allem in Genua oder die Fugger in Augsburg. Diese großen Händler, die Monopolisten häufig, haben den Staaten das Geld geliehen, um ihre Armeen aufzubauen. Und das Geschäftsmodell sah so aus: Wir leihen beispielsweise der spanischen Krone sehr viel Geld, damit sie mit Kolumbus und später dann in Mittel- und Südamerika einfallen kann, sich das Gold und Silber dort holt. Und davon wird das Return on Investment, wie man heute sagen kann, für die Banker in Augsburg und Genua bezahlt. Eine weitere Gegenleistung für die Kredite waren Monopole. Es gehört zu den schmutzigen Geheimnissen des Kapitalismus, dass er mit freien Märkten sehr wenig zu tun hat, sondern ohne Monopole oder Oligopole gar nicht existieren kann. Und die Händler haben sich diese Monopole geben lassen als Gegenleistung für Kredite. Der Staat in diesem System war ein von Anfang an Verschuldeter. So, liebe Freundinnen und Freunde von Niemandsland, das ist Herr Fabian Scheidler. Und ich habe hier ein paar Auszüge vorgestellt. Wer weiter das Thema die Megamaschine, das Ende der Megamaschine vertiefen möchte und Herrn Fabian Scheidler auch hören möchte, der findet auf YouTube unter dem Namen Fabian Scheidler jede Menge Videos von seinen Vorträgen und kann sich natürlich auch das Buch bestellen und es lesen. Ja, ich stehe also hier mit dem Autor Fabian Scheidler. Ich habe ihn heute kennengelernt in dieser Charla über sein Buch, das heißt Das Ende der Megamaschine. Und erstmal herzlichen Glückwunsch, Fabian. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant, sehr aufschlussreich und ich glaube sehr wichtig. Bleiben Sie noch länger jetzt hier in Barcelona? Ich fahre morgen nach Madrid und habe dort auch noch eine Buchvorstellung. Wo kann man das Buch erwerben? Auf Spanisch und auf Deutsch? Das kann man in jeder Buchhandlung bestellen, das empfehle ich auch, statt Amazon. Richtig, mache ich auch. Was würden Sie einem freien Radiosender sagen, der hier in Barcelona sendet, aber weltweit zu hören ist, zum Thema, wie geht es mit der Menschheit weiter? Wir brauchen unabhängige Medien, die die systemischen Fragen thematisieren. Kapitalismus, Krieg, soziale Gerechtigkeit, ökologische Gerechtigkeit, die brauchen wir dringend. Vielen Dank. Fabian Scheidler, im Goethe-Institut am heutigen 19. März 2025 um 8:30 am Abend. Dankeschön. Vielen Dank Ihnen. Tschüss. Ja, super. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Liberalen, die nur reden, die nur prahlen. Nur mit Worten stets bezahlen, aber arm an Taten sind. Überall hier, bald dorthin sehen, bald nach rechts, nach links sich drehen. Wie die Fahne vor dem Wind. Hütet euch vor Liberalen, jene blassen, jene fahlen. In Zeitungen und Journalen philosophisch sich ergehen. Aber beides mittler Schmerzen, Weisheit voll mit kaltem Herzen. Und gerührt vorübergehen. Hütet euch vor Liberalen, die bei schwelgerischen Malen. Bei gefüllten Festpokalen, Turm der Freiheit sich in Hand. Die doch um einen Titel Zensor werden oder bitten. Oder gar ein Denunziant. Von Liberalen, die bei schwelgerischen Malen. Bei gefüllten Festpokalen, Turm der Freiheit sich genannt. Und die doch um einen Titel Zensor werden oder bitten. Oder gar ein Denunziant. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkriegs. Folge 291. No pasarán. Pasaremos. 19 de julio de 1933. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. Paul Thalmann bei der anarchistischen Miliz. Bei unserem ersten Aufenthalt in Barcelona hatten wir die Bekanntschaft von Agustín Suchy gemacht. Suchy war deutscher Anarcho-Syndikalist, übte in der IAA leitende Funktionen aus. Er kannte die spanische Arbeiterbewegung und ihre Geschichte gut. Suchy war mit einer temperamentvollen Pariserin verheiratet, die an Clara viel Gefallen fand. Für uns war durchaus klar, wo wir mitkämpfen wollten. Niemals hätten wir bei den internationalen Brigaden Unterschlupf gefunden. Uns interessierte auch höchstlich die anarchistische Bewegung in Spanien. Die spanischen Anarchisten, ganz in der Tradition von Michail Bakunin lebend, begannen schon 1920 mit einer heftigen Kritik an der russischen Revolution. In Russland saßen ihre Freunde im Kerker. Seit der Parteiherrschaft der Bolschewiki wurden sie zu erklärten Todfeinden der Theorien von Lenin und Trotzki. Sie lehnten überhaupt den Marxismus als Theorie des Klassenkampfes ab. In der blutigen Unterdrückung des Kronstädter Aufstandes, der Vernichtung aller nicht-bolschewistischen Richtungen, den Verstaatlichungen, die die Ausbeutung des Menschen nicht aufhoben, dem Aufbau des ungeheuren Armee- und Polizeistaates, sahen sie das Konterfei der kapitalistischen Welt. Dem autoritären Sozialismus stellten sie den freiheitlichen Sozialismus entgegen. Staatliche Institutionen und Gewalt waren ihnen in jeder Form ein Greuel. Sie wollten eine freie Gesellschaft, basierend auf den Gemeinden, den Arbeiter- und Bauernorganisationen, auf Körperschaften, die in freier Volkswahl den gesellschaftlichen Aufbau sichern sollten. Würden sich die Anarchisten im Bürgerkrieg gegen die marxistischen Parteien durchsetzen? Würde die anarchistische Theorie in der Praxis den täglichen Anforderungen des Kampfes, der Organisierung einer Armee, der Wirtschaft und des Verkehrs, der Kollektivierung der Landwirtschaft, kurz, all den gewaltigen Problemen des sozialen Umbaus gewachsen sein? Das alles bewog uns zum Anschluss an eine anarchistische Truppe in Katalonien oder an der Aragon-Front. Sushi empfing uns zuvorkommend. Wir setzten ihm unser Anliegen auseinander. Sofort entspann sich mit ihm eine hitzige Diskussion über den weiteren Verlauf des Kampfes, die Aussichten einer revolutionären Lösung. Auf unsere Kritik der anarchistischen Regierungsbeteiligung entgegnete er unwillig. »Ja, ihr lieben Leute, wie ihr jetzt redet, habe ich vorher auch gesprochen. Steht man aber hinter dem Bürotisch und nicht davor, wie ihr, so stellen sich die Probleme anders.« Das war für uns eine kalte Dusche. Hinsichtlich unseres Eintritts in die Miliz wies er uns an die DAS, Deutsche Anarcho-Syndikalisten Spaniens, DAS. Die Gruppe unterhielt an der Aragon-Front eine Hundertschaft. Dass Frauen noch in der Miliz würden mitkämpfen dürfen, bezweifelte er sehr. »Ihr wisst ja, die Regierung in Valencia hat dagegen ein Dekret erlassen. Nun, bei uns in Katalonien entscheiden die Komitees, in eurem Fall das zuständige Milizkomitee. Viel Glück!« In der uns angegebenen Kaserne trafen wir den Verantwortlichen der DAS, Michel Michaelis. Auch er gehörte zu jenen deutschen Anarchisten, die vor Hitler in Spanien Zuflucht fanden. Michel war überzeugter Anarchist, kannte seinen Bakunin und Kropotkin, für die Marxisten aller Schattierungen hatte er nichts übrig. Doch die Empfehlung von Zushi und unsere Frontpapiere aus Madrid minderten sein Misstrauen. »Nur sei fraglich, ob er Frauen mitnehmen könne.« Auf Claras Drängen erklärte er endlich, sie möge immerhin mitfahren, an Ort und Stelle werde die Hundertschaft entscheiden. In wenigen Tagen ziehe er mit 30 Neuankömmlingen an die Front. Als wir aus der Kaserne auf die Straße traten, marschierte eine Gruppe ausländischer Freiwilliger unter dem Beifall der Spanier vorbei. Auffällig an dieser ansonsten alltäglichen Schau war, dass eine Frau an der Spitze die Fahne der Republik vorantrug. Vor der Abfahrt, wir schliefen in der Kaserne, wurden wir eingekleidet, erhielten Gewehre und Munition. Zu den Gewehren tschechischer Herkunft bekamen wir je 50 Patronen. Unser Ziel war das Dorf Pina an der Aragon-Front, vor den von den Franco-Truppen besetzten Städten Huesca und Zaragoza. In einem alten Autobus brachen wir, etwa 40 Leute, an einem Nachmittag auf. Niemand nahm Anstoß daran, dass Clara mitfuhr. Die neugebackenen Milizionäre waren in der Mehrzahl deutsche Emigranten ohne parteipolitische Bindung, nur wenige waren überzeugte Anarchisten. Wie gewöhnlich gab es unterwegs eine Menge lokaler Kontrollen. Clara versteckte sich jedes Mal unter den Bänken, um nicht zurückgewiesen zu werden. In Pina wurden wir mit großem Hallo von der dort stationierten Hundertschaft begrüßt. Alle zeigten sich begeistert von unserer Ankunft und neugierig auf Nachrichten aus dem Ausland und aus Barcelona. Es war ein bunt zusammengewürfelter Haufen von Antifaschisten aus allen Ländern. Der Stamm bestand aus Deutschen, doch hatten sich auch Holländer, Schweizer, Luxemburger und einige Spanier eingefunden, die sich bei den Ausländern wohlfühlten. Clara wurde gebührend bestaunt und akzeptiert. Außer ihr gab es da noch eine einzige Frau, Pepita, eine Spanierin, die gemeinsam mit einem spanischen Arzt den Sanitätsdienst versah. Als provisorischer militärischer Leiter fungierte ein Saarländer, ein gedienter Frontsoldat des Ersten Weltkrieges. Die endgültige Wahl sollte erst nach der Neukonstituierung der Hundertschaft erfolgen. Michel Michaelis versah die Aufgaben des politischen Leiters, die Bezeichnung Kommissar war verpönt. Er war der weitaus aufgeklärteste von allen und bemüht, aus den Männern überzeugte Anarchisten zu machen, wozu ihn jene unumgängliche moralische Autorität befähigte, die allein Ansehen und Geltung verschaffen kann. Michaelis lebte genau wie jeder andere Milizmann, ohne irgendwelche Vorrechte. Jeder, aber auch jeder einzelne Beschluss in der Formation wurde vorher von der gesamten Mannschaft besprochen, ehe eine Abstimmung dann definitiv entschied. Unsere Hundertschaft gehörte zu der großen anarchistischen Kolonne Durruti, die in Katalonien und Aragonien eine Milizarmee von 30.000 bis 40.000 Mann stellte. Buenaventura Durruti war der in Spanien bekannteste anarchistische Führer gewesen. Sein früher Tod bedeutete für die anarchistische Bewegung einen schweren Verlust. Pina, ein typisches aragonesisches Bauerndorf von etwa 2000 Einwohnern, lag an den Ufern des Ebro. Unsere Hundertschaft hatte sich in zwei großen, leerstehenden Bauernhäusern einquartiert. Wir schliefen alle im Stroh, jeder bekam zwei Decken. Die Hundertschaft gliederte sich in Zehnergruppen, deren jede eine Bauernfamilie zugeteilt wurde, wo sie essen konnte. Der Verantwortliche der Zehnergruppe, gewählt nach einem bestimmten Turnus, holte das Essen im Verpflegungsmagazin ab und musste dort jeweils den genauen Bestand der Gruppe angeben, sowie die Zahl der Köpfe der Bauernfamilie, bei der gekocht und gegessen wurde. Täglich erhielten drei Mann den Auftrag, mit der Bauernfamilie gemeinsam das Essen vorzubereiten. In den geräumigen Küchen der aragonesischen Bauernhäuser wurde am offenen Kaminfeuer gekocht. Die betreffenden Bauernfamilien fanden dabei ihren Profit, aßen sie doch auf Kosten der Miliz mit. Das System hat während unseres dreimonatigen Aufenthalts in Pina nie zu Unzuträglichkeiten geführt. Alles Land war kollektiviert. Ein von den Bauern gewähltes Dorfkomitee organisierte die Arbeit und die Verteilung der Produkte. Jeden Morgen um 6 Uhr versammelten sich die arbeitsfähigen Bauern mit ihren Geräten und Eseln auf dem Dorfplatz. Die zu leistende Arbeit wurde festgelegt und jedem zugewiesen. Der größte Teil des Ertrages an Gemüse, Wein, Früchten, Kartoffeln, Oliven, dazu eine Unmenge Hammelfleisch, wurde von der Armee aufgekauft, der Rest in Barcelona und kleineren Städten des Hinterlandes vertrieben. Als Arbeitslohn erhielten die Bauern in der Hauptsache Coupons im Wert der abgeleisteten Werkstunden. Sie konnten damit alles kaufen, Lebensmittel, Wein, Tabak, Kleider und Schuhe und sogar zum Friseur gehen. Auch für die Kranken, Kinder und Alten war gesorgt. Ein kleiner Teil der Löhnung wurde in Pesetas ausbezahlt, für persönliche Bedürfnisse und falls einer zum Beispiel bestimmte Samen, Pflanzen oder Gemüse besonders gern haben wollte. Natürlich ging so manches Entgelt auch für eine Reise nach Barcelona, Kinos, Restaurants und so weiter drauf. Das Couponsystem funktionierte auch in der Milizarmee. Hier bestand die Besoldung aus 10 Pesetas pro Tag. Jeder erhielt täglich ein Päckchen Zigaretten oder Tabak. Wem es nicht genügte, der konnte zukaufen. Wein und Tabak blieben beschränkt und mehr als 1 Liter Wein pro Mann wurde nicht ausgegeben. Da nichts im Dorf zu irgendwelchen Sonderausgaben verlockte, sparten die Milizionäre einen schönen Batzen vom wöchentlich ausbezahlten Sold. Der Wunsch, Geld auszugeben, war groß, doch Gelegenheit dazu bot einzig Barcelona. Das Urlaubssystem aber war streng geregelt. Alle 3 Monate hatte jeder Anrecht auf eine Woche Urlaub. Wer mehr verlangte, musste das vor einem Urlaubskomitee begründen, das aus dem politischen und militärischen Leiter und 3 Milizionären bestand. Im Allgemeinen wurde mit dem Urlaub kein Missbrauch getrieben. In unserem Frontabschnitt gab es keine Kämpfe und so zogen oft einige Trupps Milizionäre mit den Bauern zur Landarbeit aufs Feld. Unsere militärische Ausbildung bestand in Aufmärschen, Schießübungen, Unterweisung im Gebrauch von Handgranaten und im Ausheben von Schützengräben längs dem Ebro-Ufer. Auf der anderen Flussseite lag der Gegner, von dem selten etwas zu sehen war. Gegenüber von Pina, auf der Feindseite des Ebro, hatten Franco-Truppen ein großes weißes Haus besetzt. Mit den unsichtbaren Insassen des Weißen Hauses schossen wir uns gelegentlich herum. Oft war von ferne Kanonendonner zu hören, auch der Lärm von Fliegerangriffen drang manchmal zu uns. Außer einigen Patrouillengängen erfolgten keine militärischen Aktionen. Größere militärische Unternehmungen standen nicht in unserer Kompetenz und waren bei unserer rudimentären Bewaffnung auch vollkommen ausgeschlossen. Es gab in der Hundertschaft 4 verschiedene Gewehrmodelle, nämlich tschechische, spanische, französische und mexikanische, meist veraltet. Zu unseren täglichen Beschäftigungen gehörte es, die zu den Gewehren passende Munition zu sortieren. Wir hatten sehr viele Eierhandgranaten zur Verfügung, deren Behandlung nicht ungefährlich war und deren Wirkung beschränkt blieb. Unsere einzige schwere Waffe bestand in einem Maschinengewehr vom Typ Maxim. Jede Funktion in der Abteilung wurde durch demokratische Wahl besetzt. Die Gewählten konnten jederzeit durch Beschluss der Hauptversammlung abgelöst werden. Die erste große Debatte entstand um die Frage, ob Clara in der Hundertschaft bleiben dürfe. Michaelis hatte das Problem zur Diskussion gestellt. In unserer Zehnerschaft erhob sich keine Opposition gegen sie. Mehrere Abende lang zog Clara von einer Zehnergruppe zur anderen, um ihre Sache zu verteidigen. Als es schließlich in der allgemeinen Versammlung zur Abstimmung kam, siegte sie mit einigen Stimmen Mehrheit. In Anbetracht des bestehenden Regierungsverbotes ein bemerkenswertes Resultat. An den Feuerstellen, in den Schlafhütten und auf den Hauptversammlungen wurde die Entwicklung des Krieges eifrig besprochen. Manchmal gab Michaelis Informationen und seinen Kommentar dazu. Die Nachrichten waren schlecht. Der Verlust des Baskenlandes wirkte sich militärisch und moralisch katastrophal aus. Italienische Truppen rückten auf Malaga vor. Der zunehmende Einfluss der Kommunisten war unleugbar. Mit aller Kraft operierten sie gegen die Milizarmee, forderten die Bildung einer regulären Armee mit Einheitskommando. Im Prinzip waren viele Anarchisten damit einverstanden, doch wollten sie unter keinen Umständen einen russisch-kommunistischen Oberbefehl. Gerade zu dieser Zeit kam unverhofft unser züricher Freund Heiri Eichmann in Pina an. Eichmann hatte uns in Zürich gebeten, ihm die Einreise nach Spanien zu erleichtern, wo er mitkämpfen wollte. Da er nicht sofort mit uns reisen konnte, ließen wir ihm die Adresse der Grenzkontrolle in Perpignan zurück. Schon mehrfach hatten wir uns seines Ausbleibens wegen Sorgen gemacht, aber letzten Endes vermutet, er habe seine Absicht geändert. Nun erschien er in Begleitung eines deutschen Emigranten und erzählte seine Geschichte. Sie waren beide, ohne es zu ahnen, der kommunistischen Grenzkontrolle in die Hände gefallen und sofort, wie alle Freiwilligen, nach Albacete transportiert worden. Dort regierte der französische Kommunist André Marty als Oberkommissar der Brigaden. Im obligaten politischen Verhör entdeckten die kommunistischen Agenten die beiden rasch als unsichere Kantonisten. Statt sie an die Front zu schicken, setzte man sie ohne Federlesens in einer Kaserne fest. Ihr Glück war, dass Marty in seinem blinden Wüten gegen politisch Andersdenkende seit Wochen rücksichtslos alle einkerkerte, denen er politisch misstraute. In der in ein Gefängnis umgewandelten Kaserne saßen bereits über 100 Anarchisten, Sozialisten, oppositionelle Kommunisten, Freiwillige ohne Parteizugehörigkeit, die alle verdächtig schienen. Die Atmosphäre in Albacete war wie mit Sprengstoff geladen. Die gegenseitigen Überfälle und Morde zwischen Anarchisten und Kommunisten häuften sich. Die Explosionen erfolgten spontan. Ein Kommando der FAI stürmte nach kurzem Feuergefecht mit den kommunistischen Wachen das Gefängnis und befreite alle Inhaftierten. Eichmann und Gernsheimer konnten nach Barcelona zurückfahren, meldeten sich bei der DAS und fanden den Weg zu uns nach Pina. An den langen Winterabenden wurden für Interessierte Kurse und Vorträge gehalten. Es ging dabei oft ruppig zu, sobald die Rede auf den Kriegsverlauf kam. Die meisten Mitglieder der Hundertschaft waren weit entfernt davon, Anarchisten zu sein. Sie hatte, entweder der Zufall oder die Abneigung gegen die Kommunisten, in diese Ecke des Kriegsgeschehens verschlagen. Einige 20 bekannten sich zu marxistischen Lehren und bildeten einen ziemlich kompakten Block. Ein kleiner Teil der Milizionäre spielte Karten. Als sich herausstellte, dass dabei um Geld gespielt wurde, setzte es einen großen Skandal. Eine Hauptversammlung befasste sich mit der Angelegenheit, verurteilte die Schuldigen und bestrafte sie mit vermehrtem Wachdienst. Ein einziges Mal kam es zu einer Sauferei und Prügelei. Den Betroffenen wurde bei Wiederholung mit dem Ausschluss aus der Miliz gedroht. Auf einer Hauptversammlung der Hundertschaft lernten wir den Spanier Manuel kennen. Manuel, von Beruf Schiffsheizer, hatte alle Meere befahren. Er kauderwelschte in 6 Sprachen und war ein altes, überzeugtes Mitglied der FAI. In irgendeiner Abstimmung votierte Manuel als einziger gegen den von allen unterstützten Vorschlag. Seelenruhig erklärte der Versammlungsleiter: Also, die Sache ist mit einer gegen alle Stimmen beschlossen. Wie ein Teufel sprang Manuel auf und schrie schrill: Nichts ist beschlossen! Ich bin gegen Diktatur! Das ist eine Vergewaltigung! Die freiwilligen Kurse und Vorträge besuchten regelmäßig 30 bis 40 Milizionäre. Neben kulturellen und künstlerischen Problemen stand selbstverständlich das Kriegsgeschehen im Vordergrund. Michaelis verteidigte den offiziellen anarchistischen Standpunkt der CNT und FAI. Seinem ganzen Temperament gemäß neigte er eher zu einer revolutionären Einstellung, doch in seiner Position konnte er sich mit der marxistischen Kritik nicht identifizieren. Seine Argumentation ließ sich etwa so zusammenfassen: Um dem spanischen Volk die russische Hilfe zu erhalten, müssen wir mit den Kommunisten wohl oder übel bestimmte Kompromisse eingehen. Aber solange wir die Betriebe beherrschen, uns auf die Arbeiter- und Bauernkomitees stützen, die Milizarmee auf unserer Seite haben, sind wir in der Lage, den kommunistischen Einfluss zu kontrollieren und weitgehend unschädlich zu machen. Unsere Kritik richtete sich gegen die ungenügende Verteidigung und den ungenügenden politischen Ausbau der Komitees als der Basis einer revolutionären Umwälzung, die bereits begonnen hatte. Der Eintritt der Anarchisten in die Volksfrontregierung hemme, ja zerstöre diese revolutionäre Entwicklung. Mit ihm sei die anarchistische Bewegung auf die Linie der Kommunisten eingeschwenkt, deren Losung »Erst den Krieg gegen Franco gewinnen, dann mit der Revolution beginnen« die sozialrevolutionäre Umwälzung verhindere. Der Krieg lasse sich nur durch revolutionäre Methoden und Ziele gewinnen. Die Kompromisse mit der kommunistischen Politik seien heute so tiefgehend, die revolutionären Kräfte bereits so weit geschwächt und zersetzt, dass sich der Bürgerkrieg langsam, aber unaufhaltsam in einen simplen imperialistisch-militaristischen Konflikt verwandle. Sie hörten: Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 291, eine Niemandsland-Produktion, 2025. Literaturhinweis: Ich verlasse einen Text von Paul Thalmann bei der anarchistischen Miliz, veröffentlicht im Sammelband Die Kinder von Guernica, deutsche Schriftsteller zum Spanischen Bürgerkrieg, erschienen im Aufbau Taschenbuch Verlag, 2004, Berlin. Ein paar Worte zum Autor. Paul Thalmann wurde 1901 in Basel geboren. Von 1921 bis 1925 war er Sekretär der Schweizer Kommunistischen Jugendbewegung. Er besuchte in Moskau die Parteischule zwischen 1925 und 1928. Er stand unter dem starken Einfluss von Leo Trotzki. 1928 war er Chefredakteur des Basler Vorwärts. Er machte Bekanntschaft mit Clara Enzner. 1929 wurde er aus der KP ausgeschlossen. 1932 war er Herausgeber der Arbeiterzeitung in Schaffhausen. Er war ein aktives Mitglied in der KPO, Kommunistische Partei Opposition. Er arbeitete in trotzkistischen Gruppen mit. Zusammen mit seiner Frau Clara ging er 1936 nach Spanien. Sie als Schwimmerin für die Arbeiterolympiade, er als Korrespondent für Schweizer Arbeiterzeitungen. Sie fanden Anschluss an die Anarcho-Syndikalisten. Thalmann wurde Mitglied in der Centuria Erich Mühsam innerhalb der Kolonne Durruti. 1937 kam er in ein GPU-Gefängnis. Auf Protest der sozialistischen Arbeiterinternationale wurde er jedoch entlassen. Zwischen 1940 und 1944 Hilfe für deutsche Flüchtlinge von Paris aus, Untergrundtätigkeit. 1953 gründete er das Kollektiv Serena bei Nizza. 1980 starb Paul Thalmann in Nizza. Bei der anarchistischen Miliz war erschienen in Paul und Clara Thalmann, Revolution für die Freiheit, Stationen eines politischen Kampfes, Moskau, Madrid, Paris, dritte erweiterte Auflage. No pasarán. Pasaremos. Pasaremos. ihr grölt und brüllt von Friedensdemokraten, in dicken Phrasen Rauch gehüllt, ruft ihr nach mehr Soldaten. Obristen, Frauen schreien und krämet euch, Marsch, Marsch nach Flandern, es sollen dorthin sterben gehen. Die anderen, die anderen, die anderen. Es sollen dorthin sterben gehen. Die anderen, die anderen, die anderen. Die Todespein der anderen schwand in Urlaubstag und Nächten. Ihr liebt nicht euer Vaterland, ihr hängt an Vorzugsrechten. Das Hamster schickt und schwatzt so nett bei braun gebrannten Zandern. Die 20 Gramm vom Pflanzenfeld, den anderen, den anderen, den anderen. Die 20 Gramm vom Pflanzenfeld, den anderen, den anderen, den anderen. Die Zeit ist aus, die anderen stehen und recken ihre Glieder, so lang geduckt und nunmehr sehen sie sich als Menschen wieder. Der Friede kommt und ist er hier, dann kommt das Heimwärtswandern. Die Zeit ist aus, jetzt kommen wir. Die anderen, die anderen, die anderen. Eure Zeit ist aus, jetzt kommen wir. Die anderen, die anderen, die anderen. Eure Zeit ist aus, jetzt kommen wir. Die anderen, die anderen, die anderen. Sauft, Soldaten, bis das Blut heißer durch die Adern rinnt. Saufen macht zum Sterben Mut. Sauft! Die Zeit der Heldentaten fordert saftige Teufelsbraten. Sauft! Der heilige Krieg beginnt. Sauft und betet. Gott erhört liebevoll der gläubigen Ruf. Wünscht, dass er den Feind zerstört. Die Katastrophen und gemischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 14. bis zum 28. April 2024. Thema Ostfront. Da gibt es einen interessanten Kommentar von Herrn Arnold Schölzel im Schwarzen Kanal in der Jungen Welt, veröffentlicht am 12.04. Der Titel lautet »Schon wieder Krieg verloren«. Da heißt es Folgendes. Der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronsheimer hat sich mehr als 50 Minuten mit Brigadegeneral AD Erich Wart unterhalten. Der kommt nur noch selten in großen Medien zu Wort, seitdem er andere Analysen des Kriegsverlaufs vorlege als die NATO-Propaganda einschließlich Bild. Eine Videoaufzeichnung des Gesprächs steht unter dem Titel »Der Krieg ist verloren für die Ukrainer« seit Sonnabend vergangener Woche auf bild.de. Ronsheimer erläutert, dass er sich auch einmal mit jemandem unterhalten möchte, dessen Meinung ich nicht unbedingt teile und den er schon hart kritisiert habe. Erste Frage. Was war der große Irrtum beim Blick auf den Ukraine-Krieg in den vergangenen gut 3 Jahren? Antwort: Das war die Bewertung ganz am Anfang. Russland habe eine Geheimdienstoperation zum Regime-Change in Kiew mit Luftlandekräften gestartet und seine Wartseinschätzung sei gewesen, dass das nur eine Frage von Tagen sei. Frage: Warum waren Sie sich so sicher? Antwort: Weil ich als Militärexperte weiß, wie man Regime-Change-Operationen macht. Unser wichtigster Verbündeter, die Amerikaner, haben da reichhaltige Erfahrungen, vor allem in Lateinamerika, aber nicht nur dort. Und das sind natürlich schnelle Operationen, wo die Geheimdienstkräfte vor Ort sind, Kommandotruppen dabei sind und man die Regierung sehr schnell auswechselt. Das hätten die Russen am Anfang vorgehabt. Frage: Haben Sie die russische Armee für stärker gehalten, als sie ist? Wart erläutert, dass Zeit und Ort der russischen Luftlandeoperation den Ukrainern bekannt gewesen sei und die Russen da richtig blutig ins Messer gelaufen seien. Das sei aufgrund amerikanischer Geheimdienstinformationen, die ja immer noch essentiell für die Ukraine sind, geschehen. Damals hätten alle Geheimdienste erklärt, die Aktion dauere nur ein paar Tage, mit Ausnahme von Florence Gaub. Die sei vorsichtig gewesen. Der Hinweis auf die Forschungsdirektorin des NATO Defense College in Rom und ihre Einzelmeinung, die Abschweifung sei erlaubt, hat vielleicht mit jener Herrenvolk-Ideologie zu tun, die Gaub alle Hauptmedien des Westens und wiederum allen voran Bild, Schlagzeile am Freitag zum Beispiel, Russenfleischwolf erobert weitere Dörfer, pflegen. Gaub machte sich jedenfalls in diesem Krieg dadurch einen Namen, dass sie in der ZDF-Sendung Markus Lanz im April 2022 auf die Frage, wird die russische Bevölkerung sich nicht auflehnen gegen Putin, wenn immer mehr tote junge Soldaten aus der Ukraine zurückkommen, antwortete, wir dürfen nicht vergessen, auch wenn Russen europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne einen anderen Bezug zur Gewalt, zum Tod haben. Das gibt da nicht diesen liberalen, postmodernen Zugang zum Leben. Arbeit. Arbeit. Arbeit. Arbeit. Ja, das muss man sich erstmal zergehen lassen. Nicht auf der Zunge, sondern das muss man erstmal in den Ohren verklingen lassen. Gaub hat recht, schreibt Herr Stölzel weiter. Voraussetzung eines regelbasierten NATO-Krieges ist es, dass abgeschlachtet werden darf, wenn klar ist, dass bei der massakrierten Bevölkerung Tod und Leben im kulturellen Sinne verschwimmen. In Serbien, in Afghanistan, im Irak, in Libyen und bei Russen grundsätzlich. Die Kiewer Banderisten sahen das seit 2014 bei den Bewohnern der Ostukraine genauso. Und auf Bandera-Niveau sollte die NATO mindestens die eigenen Nationen moralisch aufrüsten. Ronsheimer belästigt Ward nicht mit diesem, seinem Hauptgeschäft, sondern lässt den Fachmann vom militärischen Verlauf reden. Der hält Russland für nicht in der Lage, die NATO anzugreifen. Aber er wolle seinem Schwur als Soldat gemäß nicht zulassen, dass dieses Land von Dilettanten in einen Weltkrieg mit Russland geführt wird. Der Vorkrieg dazu ist aus seiner Sicht schon verloren. Hi, I'm Safa from Portland and I say hello to all the listeners of Niemandsland. Das nächste Thema behandelt den von der Trump-Regierung losgetretenen Zollattackenkrieg, der globale Auswirkungen zeigt. US-Zollattacken mischen globale Wirtschaft auf. Die EU und die ASEAN knicken ein. China hält weiter dagegen. Donald Trump fühlt sich bestätigt. Der Versuch des US-Präsidenten, seinen defizitären Staatshaushalt mit Hilfe kräftiger Einfuhrzölle vor dem nächsten Kollaps zu bewahren, zeigte in der zurückliegenden Woche erste Erfolge. So verzichteten sowohl die EU als auch das südostasiatische Staatenbündnis ASEAN auf Gegenzölle. Weitere Staaten wie Britannien, Brasilien oder Indien hielten sich bedeckt und viele hofften auf einen Deal. Sie küssen meinen Arsch. They are kissing my ass, merkte Trump an. Allerdings ist Welthandel keine alleinige Angelegenheit von Staaten. Deren Anführer sind, neben ihrem eigenen Hintern, meist den Interessen mächtiger Kapitallobbyisten oder anderer einflussreicher Stakeholder verpflichtet. Und weil das so ist und die Wirtschaft den Gesetzen des kapitalistischen Verwertungsprozesses unterliegt, sind die Auswirkungen drastischer Eingriffe in die internationalen Austauschbeziehungen schwer abzusehen oder gar kontrollierbar. Mit einer Ausnahme: Es wird chaotisch zugehen. Chaos ist im Kapitalverwertungsprozess inhärent. Hunderte Millionen Akteure agieren und reagieren meist unabhängig voneinander und versuchen, sich den wechselnden Bedingungen anzupassen. Keiner wartet auf Ratschläge oder Vorgaben. Daraus entwickeln sich finanzielle und materielle Bewegungen, die, wenn sie einen Trend stützen, zuvor nicht ersichtliche Wirkungen auf das ökonomische Geschehen haben. Eine solche Trendsetzung ist zuerst an den Kapitalmärkten sichtbar. Anleger verkaufen oder kaufen nach Mutmaßungen, wie sie ihre Investitionen profitabel halten können. Die erratisch anmutenden Auf- und Abbewegungen bei Dow Jones, Nikkei oder DAX vergangene Woche unterstreichen das. Zwei Haupttrends, die eher auf Erfahrung der Akteure beruhen, zeigten sich zunächst. Die Flucht aus Aktion, Kurse fallen, war oft mit Flucht in den Anleihemarkt verbunden, wo Staaten und Unternehmen ihre Schulden zur Vermarktung freigegeben haben. Und die weitere Steigerung des ohnehin auf Allzeithoch schwebenden Goldpreises macht deutlich, die Unsicherheit derer, die Vermögen besitzen, ist längst offensichtlich. Das hatten Trumps Berater offenbar einkalkuliert, als sie ihre Zollbazooka abfeuerten. Auch die Einschüchterungstaktik gegenüber dem scheuen Rehkapital zeigt weitere Wirkung. So kündigte am Freitag der Schweizer Pharma-Riese Novartis Milliardeninvestitionen in den USA an. Es werden dort also, wie ersehnt, Arbeitsplätze geschaffen. Novartis kann dann Profite dort generieren, wo sie steuerlich günstiger sein dürften, Zölle eingerechnet, als in der Schweiz, der EU oder anderswo. Doch für die USA läuft nicht alles rund. Der erste Schock kam, als die Gesetzmäßigkeit missverstandene Flucht der Anleger in den US-Anleihemarkt nicht erfolgte. Im Gegenteil, Staats- und Firmenschuldpapiere wurden im großen Stil abgestoßen. Das Team Trump reagierte pragmatisch. Man setzte alle Zollerhöhungen bis auf wenige Ausnahmen zunächst aus. Das löste große Freude in der EU und konsequentes Handeln in China aus. Denn eine der Ausnahmen waren die Zölle auf chinesische Waren, die sich nach Berechnung von US-Experten auf wahnsinnige 145% belaufen. In Beijing hatte keiner die Absicht, Trump am allerwertesten zu küssen. Stattdessen verkündete die Regierung der Volksrepublik weitere Gegenzölle auf US-Waren auf nun 125%. Die küssen keine Ärsche in Peking. Fazit: Die Top-Wirtschaftsmächte der Welt üben, wer länger die Luft anhalten kann. Das ist ein riskantes Spiel. Beide haben viel zu verlieren. Denn Fakt ist, wenn dieses Luftanhalten länger dauert, könnte der Warenaustausch zwischen den Riesen auf nahezu null reduziert werden. Dann müssten in der Konsumweltmacht USA beispielsweise die meisten Bau- und auch viele Textilmärkte schließen. Es gäbe dort kaum noch etwas zu kaufen und zu verkaufen. Die wenigen gehandelten Waren würden für Hersteller unprofitabel und für Verbraucher zu teuer sein. Andere Wirtschaftszweige wären ebenfalls betroffen. Rezession plus Inflation wären kaum zu vermeiden. Auch für China ist das Ganze problematisch. Die gigantischen Kapazitäten, Fabriken, Logistik, Finanzierung, die alleine für den US-Markt vorbehalten werden, würden ebenso überflüssig wie Millionen Jobs. Ein Umlenken dieser Waren in die EU oder andere Staaten wäre kaum möglich und würde dort zudem Abwehrreflexe auslösen. Bald fänden sich beide Kontrahenten in einer ökonomischen Abwärtsspirale wieder, die den Rest der Welt mitreißt. Make America great again wäre so nicht erreichbar. Und die Rolle Chinas als stabile globale Industriemacht in Gefahr. Alle verlieren. Keiner gewinnt. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Планета без мужчин». И мы передаем вам большой привет из Москвы. Слушайте радио «Нимансланд» и будьте в сознании того, чего вы слушаете. Тема «Friedenspolitik» und «Ostermärsche». Es wird Ostermärsche gegen die Aufrüstung geben. In Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr Ostermärsche in mehr als einem Dutzend Städten geplant. Themen seien die Forderungen nach Friedensinitiativen für Nahost und die Ukraine sowie die Ablehnung von Aufrüstung, Atomwaffen und der geplanten Stationierung von Mittelstreckenwaffen. Das erklärte das Netzwerk Friedenskooperative am Sonntag in Bonn. Bereits am Karfreitag wird in Gronau im Münsterland gegen die dortige Urananreicherungsanlage demonstriert. Die meisten Veranstaltungen sind am Kar-Samstag geplant. Die Aktionen tragen Titel wie »Friedensfähig statt kriegstüchtig«. In Gütersloh wird an einem ehemaligen Militärflughafen für eine friedliche Nutzung des Geländes demonstriert. Letztens sagte mir eine Freundin am Telefon, eine Berlinerin: Berlin, das ist im Moment eine Mischung aus Kalkutta, Elend, die Menschen leben auf der Straße, und Chicago, brutale Gewalt auf der Straße. Hier ein bisschen Chicago, Berlin, Verdächtiger stirbt nach Polizeibeschuss. Nachdem die Polizei in Berlin einen Mann infolge eines tödlichen Angriffs mit einem Messer auf Passanten angeschossen hat, ist der Tatverdächtige am Sonntag für tot erklärt worden, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte. Der Mann soll am Sonnabend bei einer Auseinandersetzung in einem U-Bahnhof einen anderen Mann niedergestochen und tödlich verletzt haben. Die Polizei habe auf den mutmaßlichen Angreifer schießen müssen, sagte ein Sprecher der Polizei gegenüber dpa, da er die Einsatzkräfte mit erhobenem Messer bedroht habe. Bleiben wir in Berlin, wie es so langsam zerbröselt. Der Abriss der maroden Ringbahnbrücke am Autobahndreieck Funkturm in Berlin hat am Wochenende begonnen. Bis zum Sonntagmorgen wurden bereits das zentrale Brückenteil über den S-Bahn-Gleisen abgebrochen. Bis Donnerstag soll die gesamte Brücke abgerissen sein. In den Tagen danach werden tausende Tonnen von Schutt abtransportiert. Die 1963 gebaute Brücke war Mitte März nach statischen Untersuchungen wegen Einsturzgefahr gesperrt worden. Nach dem Abriss soll die S-Bahn unter der Brücke ab dem 28. April wieder fahren können. Deutschland hat ja bald eine Regierung. Ein Koalitionsvertrag ist angeblich ausgehandelt worden. Darin wird Russland als Hauptfeind und China als systematischer Rivale festgeschrieben. Das sagt Herr Philipp Tassew in der Jungen Welt am 14.04.2025. Der Koalitionsvertrag sieht weiter vor, die Ostfront ordentlich zu stützen. Es wird an der Aufrüstung Kiews festgehalten und Israels sogenanntes Existenzrecht, das heißt Waffenlieferungen an Israel, werden ebenfalls fortgesetzt. Der Koalitionsvertrag, den die Spitzen von CDU, CSU und SPD am Mittwoch präsentiert haben, beinhaltet nicht nur zahlreiche Angriffe auf die werktätige Bevölkerung in Deutschland. Auch außenpolitisch setzt die künftige Regierung auf Konfrontation. Als Hauptfeind wird dabei Moskau markiert. Russland sei die größte und direkteste Bedrohung für unsere Sicherheit. Dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird ein gegen die regelbasierte internationale Ordnung gerichtetes Machtstreben unterstellt. Studien wie die von Greenpeace aus dem November 2024, die zeigen, dass die NATO-Armeen selbst ohne die USA den russischen Streitkräften überlegen sind, werden geflissentlich ignoriert. Dementsprechend wird nicht nur die NATO-Beitrittsperspektive für die Ukraine bekräftigt, auch die militärische, zivile und politische Unterstützung der Ukraine soll fortgesetzt und sogar verstärkt werden, damit Kiew in eine Position der Stärke gelangt, um auf Augenhöhe, wie es heißt, mit Moskau zu verhandeln. Tja, das kann noch lange dauern, wie gesagt. Der Krieg in dem osteuropäischen Land wird so weiter angeheizt, die ukrainische Bevölkerung weiterhin den Interessen des deutschen Kapitals geopfert. Gegenüber Beijing schlägt das Ankündigungspapier der drei Parteien einen etwas weniger martialischen Ton an. Mit China suchen wir Zusammenarbeit, wo dies im deutschen und osteuropäischen Interesse liegt. Dennoch heißt es in dem Papier, die Elemente systemischer Rivalität in den Beziehungen zur Volksrepublik seien mittlerweile in den Vordergrund gerückt. Deshalb werde die künftige Regierung an der Politik des De-Risking, also De-Risking, ein Amerikanismus, also der Verringerung von Abhängigkeiten, festhalten und Beijing mit Selbstbewusstsein und eigener Stärke gegenübertreten. Das in dem Koalitionsvertrag festgehaltene Bekenntnis zur Ein-China-Politik, also der Anerkennung der Volksrepublik als alleinige Vertreterin der chinesischen Nation, wird insofern relativiert, als die Union und SPD erklären, die Beziehungen zu Taiwan würden fortentwickelt und eine Wiedervereinigung der Insel mit dem Festland dürfe es nur friedlich und im gegenseitigen Einvernehmen geben. Die de facto Unabhängigkeit der abtrünnigen Provinz wird so letztlich anerkannt, wenn auch nicht formell. Zur Koordinierung der Außen- und Sicherheitspolitik soll der sogenannte Bundessicherheitsrat zu einem nationalen Sicherheitsrat weiterentwickelt und ein nationales Lagezentrum im Kanzleramt eingerichtet werden. Wie in den USA die National Security Agency, die NSA. Die Strategen des deutschen Imperialismus wissen, dass Verbündete braucht, wer sich mit zwei atomar bewaffneten Großmächten anlegen will. So wird sich mehrfach zur NATO und zur Partnerschaft mit Kanada und vor allem den USA bekannt. Die Zusammenarbeit zwischen der EU und dem transatlantischen Kriegsbündnis soll gestärkt werden. Darüber hinaus wird auch Großbritannien ausdrücklich als einer der engsten Partner genannt. mit dem aufbauend auf den sogenannten Trinity House Vereinbarungen vom Oktober 2024 ein umfassendes bilaterales Freundschaftsabkommen geschlossen werden soll. Daneben werden Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea als enge Wertepartner aufgeführt. Auch Erdogans Türkei sei ein wichtiger strategischer Partner. Hier ist von Werten natürlich dann nicht mehr die Rede. Was in der Türkei da gerade abgeht, das wissen Sie, meine Damen und Herren, ist nackte Diktatur. Also Freundschaftsabkommen mit allen möglichen Ländern und mit wichtigen strategischen Partnern. Auffällig ist, dass entsprechende Passagen zu Frankreich fehlen. Ob sich daraus eine geringere Bedeutung der deutsch-französischen Beziehungen für die neue Bundesregierung ableiten lässt, wird sich zeigen. Was hingegen nicht fehlen darf, ist das Bekenntnis zum Existenzrecht Israels, dessen Sicherheit weiterhin Teil der deutschen Staatsräson bleibt. Kein Wort findet sich zum völkermörderischen Krieg des zionistischen Staates gegen die Palästinenser. Stattdessen eine scharfe Verurteilung des brutalen Terrors der Hamas und die erklärte Absicht, Israel bei der Gewährleistung der eigenen Sicherheit zu unterstützen. Die Mahnung, die humanitäre Lage im Gazastreifen müsse grundlegend verbessert werden, darf so getrost als Feigenblatt gewertet werden. Ebenso wie die realitätsferne Behauptung, eine Zwei-Staaten-Lösung sei eine tragfähige Perspektive für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinensern. Garniert wird das mit der versteckten Drohung, den Umfang zukünftiger Unterstützung für das UN-Hilfswerk UNRWA von umfassenden Reformen abhängig zu machen. Kontrabande FM. Barcelona'nın ticari amaç gütmeyen özgür radyosu. İfade özgürlüğü mücadelesinde 23 sene. Thema Hetze und Rassismus in Deutschland. Konstantin Wecker hat sich zu Wort gemeldet. Auch wenn die AfD in Deutschland an die Macht käme, würde Musiker und Liedermacher Konstantin Wecker nicht auswandern. Vielleicht, wenn ich jünger wäre, aber ich wüsste im Moment ja nicht einmal wohin, sagte er der Augsburger Allgemeinen. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig gerne in Italien, aber da ist eine Frau Meloni am Drücker. Und mit fast 78 Jahren werde ich Deutschland wohl nicht mehr verlassen. Das Ergebnis der Bundestagswahl sei für ihn erschreckend gewesen, sagte der Münchner. Was mir Mut macht, sind 250.000 Menschen in München und die vielen Millionen im Land, die Barrikaden gegen die rassistische Hetze gebaut haben. Es brauche eine neue Bewegung im Land und wir Künstler müssen unglaublich aufpassen. Wenn die AfD in irgendeiner Weise die Hoheit über die Kultur erlangt, dann ist das unser Ende. Bleiben wir beim Thema Kultur. Ein paar Kulturnachrichten. Die Elektropop-Band Kraftwerk hat erstmals seit Jahren wieder eine große Europa- und Deutschland-Tournee angekündigt. Geplant seien Auftritte in 13 Städten in Deutschland. Das Auftaktkonzert der Multimedia-Tour 2025 soll am 11. November in Nürnberg stattfinden, teilte die Band auf ihrer Homepage mit. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona, freedom on the airwaves. Congratulations, Contrabanda and Niemann's Land. Lass das Vergangene vergangen sein. Geh deiner Wege und geh sie nie mehr allein. Lass, was dir wehtat, vergessen sein. Gib niemals auf. Und gib niemals bei, noch kann es Zeit sein. Versuch es und sei wieder frei. Lass das vergangen sein. Denn zwischen damals, heute und der Zukunft, da liegt eine Stunde, die Gegenwart. Sie ist das Neue, geschmolzen aus der Trauer, geformt aus den Ängsten, erwacht sie im Licht, wirft die Erinnerung weit von dir fort. Denk nie an gestern, doch lass dem, was morgen wird, Zeit. Noch lebt sie in dir, die Vergangenheit. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom 14. bis zum 28. April 2025. Fancy die Barcelona. Für Spanien wird ein Zuwachs an ausländischen Touristen von über 7% für diesen Frühling und besonders die Osterwoche prognostiziert. Und tatsächlich, wenn man sich allein im Zentrum von Barcelona umschaut, dann weiß man, es stimmt. Sie sind alle schon hier. Hinzu kommt dann noch der sogenannte Turismo Nacional, also der Inlandstourismus. Ergebnis: Neben überfüllten Straßen, Restaurants, Plätzen und Stränden steigen die Hotel- und Übernachtungskosten unaufhörlich. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer pro Tourist sinkt leicht von 2,33 auf 2,25 Tage pro Touristennase. Doch insgesamt sind die Zahlen für die Tourismusindustrie beeindruckend. 93,7 Millionen Giris haben im Jahr 2024 Spanien besucht. Oder sind, aus anderer Perspektive, Heuschrecken schwarmartig über Land und Leute hergefallen. Und jetzt 7,3% Zuwachs. Das wären noch einmal 6,5 Millionen Touristen mehr. Und da sind wir schon bei über 100 Millionen Touristen. Hotelzimmerkosten im Durchschnitt in der Osterwoche 244,39 Euro. Laut Angaben der staatlichen spanischen Tourismusagentur Tour España. Die meisten ausländischen Touristen sind Briten, gefolgt von Deutschen und Italienern. Denkt euch bei generalisierten Pluralen immer ein Innen drangehängt. Doch auch immer mehr Franzosen und Niederländer, gefolgt dann schon von Polen und Türken und Türkinnen, kommen ins Land. Tour España sieht bei Polen und Türken ein Wachstumspotenzial von 15%. Auch der inländische Tourismus wächst laut Tour España. 74,7% aller jungen Menschen wollen diese Osterferien im Inland, im eigenen Inland verreisen, also hier innerhalb von Spanien. Unter den weltweit beliebtesten Reisezielen nimmt hinter London, Paris, Rom, Amsterdam unter anderem die Stadt Barcelona immerhin schon den 7. Rang ein. 15% Steigerung ist hier zu verzeichnen. Das Wetter hat den Touristenansturm der letzten Märzwochen und ersten Aprilwoche allerdings mit Ausnahme des vergangenen Sonntags nicht begleitet. Regen, kühle Temperaturen, grauer Himmel. Erst jetzt, Anfang April, füllten sich die Strände der Barceloneta bei Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad. Gleichzeitig gab es in vielen spanischen Städten am vergangenen Wochenende große Demonstrationen gegen die schleichende Wohnraumenteignung der spanischen Bevölkerung durch eine immer größer und gieriger werdende Tourismusindustrie. Mehrere 10.000 Protestierer gingen allein in Barcelona am Samstag, dem 5. April, auf die Straße. Gefordert wurde: Stopp den Tourismuswohnungen, Mietpreisbeschränkung, Verbot von Spekulation mit Wohnraum, Enteignung der von Großbesitzern und Banken zurückgehaltenen Wohnraums. Thema öffentlicher Nahverkehr in Barcelona. Der Bus- und U-Bahn-Verkehr in Barcelona zeitigt neue Rekordzahlen für den Monat März. 63 Millionen Fahrten, ein absoluter Rekord. Dies vermeldet die TMB Verkehrsbetriebe Transport Metropolitans de Barcelona. 62,9 Millionen gelöste Fahrscheine bei U-Bahn und Bussen im März, Metro 43,6 Millionen, Bus 19,3 Millionen. Frau Laia Bonet, die Präsidentin von TMB, feierte diese Zahlen und lobte den guten und professionellen Service und sein Personal. Ja, das ist Eigenlob und es müffelt ein bisschen, aber es stimmt. Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Sogenannte Gehirnimporte, so nennt man das auf Spanisch, nach Barcelona. Worum geht's? Es geht um Wissenschaftler, Intellektuelle und, ja, Gehirne genannt. Aufgrund des Kahlschlags beim Wissenschaftsbetrieb in den USA plant Katalonien für 30 Millionen Euro 78 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nach Barcelona zu locken und das hiesige Forschungspotenzial anzureichern. Dies sieht das von Präsident Illa ins Leben gerufene Programm Catalonian Talent Bridge vor. So heißt das, jawohl. Die Botschaft Illas ist hier auch klar politisch. Wir wollen Wissenschaftler unter Vertrag nehmen, deren Forschungsfreiheit durch die Politik der Trump-Regierung bedroht wird. Die Dauer des Programms ist für die kommenden 3 Jahre vorgesehen. Barcelona, Umbau der Fun City. Der berühmte Plan de Barris von Barcelona für die Jahre 2025 bis 2028 wird jetzt umgesetzt. 27 Stadtviertel Barcelonas, die Barris, sollen nach verschiedenen Kriterien umgestaltet werden. Dafür sind bis zu 300 Millionen Euro vorgesehen. 315 Orts- bzw. Einzelprojekte werden verwirklicht. Ziel des Plan de Barris ist es, die Lebensqualität der Einwohner und Einwohnerinnen anzuheben und Ungleichheiten zu beheben. Es geht um die Restaurierung von Wohngebäuden und öffentlichen Plätzen, unter anderem Parks und Grünzonen, Erziehungsinstitutionen, Schulen, Kindergärten. 438.000 Anwohner sollen insgesamt in den Genuss dieser Verbesserungen kommen. Was die sozialpolitischen Maßnahmen betrifft, so sollen besonders Frauen, Jugendliche, alte Menschen und Migranten berücksichtigt werden, wenn es um sozialökonomische Projekte geht. Im vergangenen Pla de Barris von 2016 habe man es geschafft, so ein Sprecher des Rathauses, die psychologischen und edukativen Hilfen bei Schulabbruch zum Beispiel anzuwenden und tausenden Menschen, besonders jungen Menschen und Jugendlichen und Migranten und vulnerablen Minderheiten zu helfen. Nun, im aktuellen Plan sind die Bereiche Kultur und Wohnraum vorgesehen. Da geht es auch um Hilfen für Menschen ohne Aufenthaltsstatus. Sogar Alphabetisierungsprogramme und Sprachkurse fallen in diesen Bereich. Es klingt also alles wunderschön. Mehr Hilfen für abgehängte Minderheiten, mehr Grünzonen, mehr Kultur. Drei Achsen habe der Plan de Barris: Gesundheit, Wohlstand und die Gemeinde. Sport, Salud Mental, also psychologische Hilfe bei mentalen Problemen, Einsamkeit, Altersarmut. All das soll jetzt bekämpft werden. Eines der Viertel, für die ein besonderer Unterplan, könnte man sagen, vorgesehen wird, ist Ciutat Vella. Pacto per Ciudad Vella, PCV, PCV, sieht vor, das Viertel ordentlich aufzuhübschen und besonders die öffentlichen Räume bzw. ihre Gestaltung zu verbessern. Das Ganze soll schöner und attraktiver gemacht werden. Wir werden sehen, wir werden weiter berichten. Barcelona, Rape City, Vergewaltigerstadt. Der verurteilte Vergewaltiger Dani Alves, Ex-Barça-Spieler, wurde, wie bekannt, vom obersten katalanischen Gerichtshof freigesprochen, nachdem das Urteil des Amtsgerichts Audiencia de Barcelona ihn zuvor dieses Delikts für schuldig gesprochen und zur Gefängnisstrafe verurteilt hatte. Der Mann hatte laut Gerichtsurteil am 31. Dezember 2022 in einer Disco hier in Barcelona eine junge Frau auf der Toilette vergewaltigt. Er kam zuerst in U-Haft, 405 Tage lang, weil Fluchtgefahr bestand. Ein reicher Millionär mit Privatflugzeug, der ist schnell weg. Dani Alves ist brasilianischer Staatsbürger. Danach bekam er 4,5 Jahre Knast aufgebrummt. Alles war gesagt, alles war bewiesen, alles war verurteilt. Das Opfer, eine junge Frau, war als glaubwürdig bezeichnet worden. Es gab sogar Spuren und Beweise, Spuren von Sperma. Die Kameras bestätigten die Version der jungen Frau. Der Vergewaltiger verstrickte sich immer weiter in Widersprüche, lieferte 7 verschiedene Versionen seiner angeblichen Unschuld. Bestechungsversuche des Alves-Clans, das Opfer durch Geldbeträge zum Schweigen zu bringen, hatten nicht gefruchtet. Die junge Frau lehnte sogar eine Entschädigungssumme ab. Also, alles, was in solchen Fällen funktioniert, wenn ein schwerreicher Mann aus dem Showbusiness wie Cristiano Ronaldo, Mbappé und zahlreiche andere Showbusiness-Vertreter scheiterte bei Alves. Welches Motiv also sollte eine junge Frau haben, einen jungen Mann, der unschuldig ist, der nichts getan hat, einer Vergewaltigung anzuzeigen? Sie wusste nicht einmal, wer dieser Mann war. Das heißt, sie wusste nicht einmal, dass er ein schwerreicher Prominenter war. Und nun kam der oberste katalanische Gerichtshof, Tribunal Superior de Catalunya, und erklärte in einem Revisionsurteil, das Opfer sei, ja, unglaubwürdig, ihre Zeugenaussage nicht vertrauenswürdig. Eine interessante Vokabel. Man hatte das offizielle juristische Wort unglaubwürdig, also mangelnde Credibilidad, durch mangelnde Fiabilidad ersetzt. Ein, ja, könnte man sagen, rhetorisch-juristischer Schachzug. Dani Alves, dem Vergewaltiger, wäre Unrecht angetan worden. Er soll sogar Haftentschädigung bekommen, 20.200 Euro Steuergelder. Ja, das muss man erstmal verdauen. 2 Frauen und ein Mann sind die Richter dieses sogenannten Tribunal Superior de Catalunya, des obersten katalanischen Gerichtshofes. Man fragt sich nun wirklich, was ist da hinter den Kulissen gelaufen, um so etwas möglich zu machen? Es gab Demos und Proteststürme gegen die Aufhebung des Urteils gegen Alves. Frauen seien nun endgültig eingeschüchtert. Jetzt würde ein Vergewaltigungsopfer sich noch mehr überlegen, ob sie den Täter überhaupt noch anzeigen soll, besonders wenn er Multimillionär ist und sich nicht nur die besten Anwälte kaufen kann, sagte die Rechtsanwältin des Opfers, sondern einen ganzen Gerichtshof. Aber das sage ich, das sagt nicht die Anwältin. Ein irrer Justizskandal. Hier im Stadtviertel Ciutat Vella wurden nach dem Urteil Plakate geklebt. Alves Violador, Alves Vergewaltiger. Kurt Tucholsky hat es damals schon gesagt. Ich glaube eher an die Unschuld einer Hure als an die Gerechtigkeit der deutschen Justiz. Das Deutsche kann man hier natürlich getrost weglassen. Barcelona, Fun City, 2. Teil. Ein Superluxus-Hotelkomplex, heute Resort genannt, das SLS Barcelona, hat die ersten Räume ab dem 1. April im San Adrià-Bezirk geöffnet. 53.000 Quadratmeter Luxus pur für die ganz Reichen. Bis zum Sommersaisonbeginn sollen alle 471 Luxusräume, Suiten und Zimmer voll funktionstüchtig sein, 100% operativ. Das aus Beverly Hills, L.A. importierte Markenhotel soll laut Fun City Managern als Promotor zur sogenannten Belebung des verruchten Küstenstreifens und Ausläufers des Lamina-Viertels werden. Ein, wie die Tourismusindustrie es nennt, eher tourismusfeindliches Territorium ist jetzt durch dieses kolossale Luxusresort endgültig erobert worden. Die meisten Suiten und Zimmer bieten einen Blick aufs Meer und den unweiten Yachthafen des Port Forum. Generaldirektor von SLS Barcelona, Ignacio Rodriguez, führte die Medienvertreter am vergangenen 1. April durch die Anlage. Er erläuterte, welche Art von Gästen man erwarte. Gäste, die lange Aufenthalte bevorzugen, eine Art Immersionsaufenthalte. SLS Barcelona sei kein Hotel, in das man nur zum Übernachten kommt, so der Chefmanager. Also, die Reichen erobern den Stadtrand mit Meeresblick. Drei Schwimmbäder gibt es in diesem Hotel. Eins auf dem Dach, dann sechs Restaurants und Kneipen, eine gigantische Lobby, acht Konferenzsäle, ein Fitnesscenter, ein Spa, Terrassen. Der Höhepunkt, ein Panorama-Rooftop für 600 Leute und ein Makrosalon von 800 Quadratmetern. Die Luxusmarke SLS hat Hotels überall dort, wo die Superreichen gerne verkehren. Saudi-Arabien, USA, Karibik, in den Emiraten. Interessant. Die Journalistin, die in El Periódico de Catalunya einen langen Artikel über dieses Luxushotel Monster schreibt, behauptet, die Manager hätten sich San Adrià ausgesucht, weil ja im Stadtkern keine Lizenzen mehr für Hotels vergeben würden. Dabei existiert im Innenstadtbereich gar keine freie Fläche mehr für derartige architektonische Monstrositäten. Luxusressorts, ein Hohn angesichts der im gesamten Stadtbereich herrschenden Wohnraumnot. Katalanisches Labyrinth. Der Appellationshof des obersten Gerichtshofes hat am Donnerstag, dem 10. April, die Einsprüche gegen die Verweigerung der Amnestie für Carles Puigdemont und seine Independentista-Genossen Toni Comín und Lluís Puig abgewiesen. Das von der Regierung Sánchez verabschiedete Amnestiegesetz für die katalanischen Separatisten würde, so der Gerichtshof, Delikte der Malversación, also der Veruntreuung öffentlicher Gelder, nicht abdecken. Auch die Eingaben wegen Rebellion gegen den Staat wurden nicht akzeptiert. Hier geht es nun um juristische Technizismen und Spitzfindigkeiten, die noch jahrelang Anwälte und Gerichtshöfe beschäftigen werden. Ex-Präsident Puigdemont, immer noch als Justizflüchtling im belgischen Waterloo und auf Staatskosten dort untergebracht mit 12.000 Euro Gehalt, wird nun beim Verfassungsgericht konstitutionell Einspruch gegen den Widerspruch einlegen und auf bessere Zeiten warten. Ob er so schnell mit seinem identitären Wanderzirkus wieder in Katalonien auftauchen wird, bleibt weiterhin höchst zweifelhaft. Thema Sprachpolitik. Die Europaschulen, an denen die Kinder der Funktionäre der Institutionen der Europäischen Gemeinschaft lernen, sollen jetzt die Sprache Katalanisch als Wahlfach eingeführt bekommen. Es ist das Ergebnis der Bemühungen der spanischen Regierung, in Europa die auf spanischem Staatsgebiet gesprochenen Sprachen zu fördern und zu verbreiten. Ex-Präsident auf der Flucht Puigdemont hat die Maßnahme von Brüssel aus heftigst begrüßt. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagte er. Die rechte spanische PP-Partei bezeichnet diese Maßnahme als reine politische Fassade. Barcelona, Stadt der Obdachlosen. Die katalanische Landesregierung hat mit der Stadt Barcelona, El Prat und der AENA Flughafengesellschaft eine Vereinbarung getroffen, um die auf dem Flughafen El Prat wohnenden Obdachlosen anderweitig unterzubringen und zu betreuen. Es soll die Politik der Vernachlässigung und Verwahrlosung, wie es heißt, beendet werden. Das heißt, das Nichtstun und Wegschauen. Ab jetzt will die Generalitat de Catalunya in Zusammenarbeit mit sozialen Diensten für die Betreuung der Obdachlosen vom Flughafen El Prat sorgen. 516.000 Euro sollen für die sozialen Maßnahmen zur Verfügung stehen. Wie diese Hilfe konkret aussehen soll, wie viele Obdachlose auf den Flughäfen täglich bzw. jede Nacht schlafen, übernachten und welche Maßnahmen konkret ergriffen werden sollen, steht bisher noch nicht fest. Zumindest nicht offiziell. Wir haben nichts davon gehört und die Politiker haben noch nichts verlauten lassen. Sonnenschein und Jubelchöre, der FC Barça im Erfolgsrausch. Nach dem 4:0 Heimsieg im Viertelfinale gegen Borussia Dortmund der Champions League herrscht beim Barcelonismus Ein euphorischer Ausnahmezustand und dem deutschen Trainer Hansi Flick wird allergrößte Verehrung entgegengebracht. Es gibt sogar Barca-Fans, die über dem schütteren Haarschopf des Ex-Bayern-Spielers einen Heiligenschein gesehen haben wollen. Für die in Barcelona eingereisten Borussia-Fans war das Spiel allerdings ein Albtraum. Überall sah man nach dem Spiel Menschen mit hängenden Köpfen die Innenstadt durchlaufen. Ihre Borussia-Trikots hatten sie schamhaft mit Jacken zugedeckt. Thema Wohnhölle Barcelona. Kataloniens Präsident Francesc Illa von der regierenden sozialistischen PSC wurde im Parlament von den ihn stützenden Koalitionsparteien ERC, Comuns und auch der CUP bei seinem Mietwohnpakt am Mittwoch, dem 9. April, bestätigt. Das Dekret zur Mietpreisbremse und zur Beschränkung der Kurzzeitmietverträge als Gesetzesvorlage kam mit der Stimmenmehrheit der gerade genannten Parteien durch. Es sei der erste progressive Pakt der Parlamentsparteien, sagte die Consejera für Territorium, Wohnen und ökologische Transition, ökologischen Umbau, Silvia Panecke. Es geht um die Regulierung der kurzfristigen Mietverträge, wie gesagt, und um die Verhinderung, dass 36.000 Sozialwohnungen in privaten Wohnraum überführt werden. Dagegen stimmten rechte und ultrarechte Parteien wie PP, Vox, Junts per Catalunya und Alianza Catalana. Das Problem der Kurzzeitvermietung an Touristen, von der Bevölkerung entzogenem Wohnraum, hatte im letzten Jahr eine derartige Dimension angenommen, dass die Organisation Observatori Metropolità dell'Abitace, OMH, das ist die Beobachtungsstation für Wohnen hier im Großraumbereich, schon über 50% Marktanteil für dieses Geschäftsmodell ermittelt hatte. Also Anwohner raus, Touristen rein in schnell und heftig und teuer vermietete Wohnungen. Der Schutz dieser besonderen Sozialwohnungen, deren Laufzeit auslaufen sollte, ist ebenfalls Priorität der genannten Gesetzesinitiative. Der Artikel 47 des Pla per adret all'abitace, des Plans für das Recht auf Wohnraum, des Dekrets 75/2014, wird modifiziert und macht die automatische Verlängerung dieser Laufzeiten obligatorisch. All dies natürlich gegen den heftigen Widerstand von Besitzenden, Investitionsfonds und Spekulanten und ihrer Lobbyisten in den Parteien der Opposition. Die Linken ERC, Comuns und CUP machten den Mietwohnpakt zur Bedingung für eine weitere Unterstützung der Regierung IA hier in Katalonien. Thema Café con Leche, Milchkaffee. Herr Luis Montero schreibt in einem Leserbrief an die Zeitung El Periodico folgendes. Er sagt, ein Milchkaffee für 4,70 Euro. 2016 kostete der Milchkaffee in einer normalen Bar hier in Barcelona, selbst oben am teuren Paseo de Gracia, 1,35 Euro. Nachdem er 8 Jahre in London gearbeitet und gelebt hatte, war Herr Montero nach Barcelona zurückgekommen. Der Londoner Guardian unkelte nach dem Brexit, jetzt kommt der 5-Pfund-Kaffee, aber müssen wir ihn schlucken? 5 Pfund sind immerhin, 7-8 Euro. Nun war Herr Montero auf dem Paseo de Gracia unterwegs, bestellte in einer dieser vom gestressten Personal zubereiteten Cafés con Leche und man kassierte ihm doch sage und schreibe 4,70 Euro. Ja, Barcelona, Fun City. San Jordi, Tag der Rosen und Bücher. Die mexikanische Schriftstellerin Cristina Rivera Garza wird die Eröffnungsrede zum diesjährigen San Jordi-Feiertag-Fest in Barcelona halten. Die Stände für die Bücher sind vergeben. 94 in der Ciutat Vella, 23 in Gracia, 203 im Eixample, 11 in San Martí, 10 in Les Corts. Radio Contrabanda FM wird wie jedes Jahr mit seinem Buch Una Radio Libre en un Mundo Poco Libre sowohl am Stand des El Local sowie am Stand der Bibliotheca Andrés Nin präsent sein. Die Rambla soll trotz der laufenden Umbauarbeiten zahlreiche Stände beherbergen. Das Rathaus spricht zum Thema San Jordi Stände von einem Crecimiento Amable,

wir was dazu. Und wie immer an dieser Stelle, Kino im Niemandsland. Es ist kein neuer Film, den ich diese Woche vorstellen möchte. Er stammt genau gesagt aus dem Jahr 2010, aber ich habe ihn letzte Woche zum zweiten Mal angeschaut und denke, den muss ich den Hörerinnen und Hörern dringend empfehlen. Die Frau, die singt, Originaltitel Incendies, Incendios, Brände. Das ist ein kanadischer Film aus dem Jahr 2010, der auf dem Drama Verbrennungen von Vaida Mauravat basiert. Teile der Geschichte beruhen auf der Lebensgeschichte von Susha Bechara. Maman? Maman? Alles in Ordnung? Testament von Nawal Mawan. Eröffnet in Gegenwart ihrer zwei Kinder, Simon Mawan und Jeanne Mawan. Inzwischen wisst ihr, dass A, euer Vater am Leben ist und dass ihr B, noch einen Bruder habt. Ihr müsst Gewissheit haben, sonst werdet ihr nie zur Ruhe kommen. Wenn ihr euren Bruder finden wollt, erforscht die Vergangenheit eurer Mutter. Ich suche jemanden, der diese Frau gekannt hat. Wir Studenten sind gegen die nationalistische Partei, die die Flüchtlinge über die Grenze abschieben will. Wenn du die Tochter von Nawal Marwan bist, bist du hier nicht willkommen. Was willst du jetzt machen? Ich will dem Feind das antun, was das Leben mir angetan hat. Das Foto ihrer Mutter stammt offenbar aus Quarayat. Der Film ist sehr lang, 133 Minuten, und ist in den Originalsprachen Französisch und Arabisch gedreht worden. Ein paar Worte zur Handlung. Die Sekretärin Nawal arbeitete in Kanada für den Notar Jean Lebel, welcher sie und ihre Kinder nach dem Tod seiner Frau als Teil seiner Familie ansieht und behandelt. Nach ihrem Tod ließ Lebel ihren erwachsenen Kindern, den Zwillingen Jeanne und Simon, ihren letzten Willen vor. Darin schreibt sie, sie wolle nackt mit dem Gesicht nach unten in einem anonymen Grab beigesetzt werden. Außerdem überreicht er ihnen zwei Briefe. Jeanne erhält einen Brief für den gemeinsamen Vater, den die Zwillinge nie kennengelernt haben. Simon erhält einen Brief für einen ihnen bis dato unbekannten weiteren Sohn ihrer Mutter. Erst wenn diese Briefe übergeben wurden, soll Nawal ein Grabstein mit ihrem Namen gesetzt werden dürfen. Das ist ein bekanntes Gefängnis im Süden. Sie haben alles getan, um sie zu brechen. Wir suchen aber als Kind, das sie im Gefängnis bekommen hat. Manchmal ist es besser, nicht die ganze Wahrheit zu kennen. Du suchst deinen Vater, aber weißt nicht, wer deine Mutter ist? Verschwinde! Tod ist nie das Ende der Geschichte. Während Simon zögert, den letzten Willen seiner Mutter ernst zu nehmen, reist Jeanne in das fiktionale Geburtsland ihrer Mutter. Insgesamt im heutigen Libanon, natürlich entsprechend, das merkt man sofort, wo Nawal aufwuchs. In einer Rückblende wird gezeigt, wie die junge, schwangere Nawal ansehen muss, wie ihr Geliebter und Vater ihres Kindes von ihren Brüdern erschossen wird, da er als muslimischer Geflüchteter die Ehre der Familie bedroht. Sofort nach der Geburt wird der Sohn ihr weggenommen. Sie selbst wird wenig später verstoßen und zu einem Onkel in den nördlichen Teil des Landes in die Stadt geschickt, wo sie ein Studium beginnt. Die Spannungen innerhalb des Landes zwischen Fundamentalisten und Liberalen, wie das da offiziell heißt in dem Film, spitzen sich zu. Gemeint sind natürlich Muslime und Christen. Und es kommt zum Bürgerkrieg, von dem insbesondere der Süden, die Heimat ihrer Familie, betroffen ist. Nawal flieht aus der Stadt und reist zu dem Waisenhaus, in das ihr Sohn gegeben wurde, und findet nur eine Ruine vor. Anschließend überlebt sie ein militant-christliches, antimuslimisches Massaker eines vollbesetzten Busses und schließt sich anschließend einer islamistischen Organisation an, um hierfür Rache zu nehmen. Ich könnte jetzt die ganze Geschichte weitererzählen, aber ich will unseren Hörerinnen und Hörern auch noch etwas Spannung lassen. Schaut euch den Film unbedingt an. Er zeigt, wenn ich das so nennen darf, eine Art Muster, eine Art Schema, wie Hass, ethnischer, religiöser, politischer Hass, hochgeschaukelt wird und wie eine heillose Situation entsteht, aus der niemand mehr herauskommt, in der niemand unschuldig bleibt und in der jeder und jede ein Opfer und ein Täter werden kann. Der Film erhielt positive bis überragende Kritiken. So zählte die Internetseite Rotten Tomatoes von 117 gewerteten professionellen Kritiken 108 positive, was einem Wert von 92% entspricht. Auch vom breiten Publikum wurde der Film mit sehr positiven Reaktionen aufgenommen, denn gleichzeitig werteten 92% von 14.349 Usern den Film positiv. Dies wiederum wird vom Online-Filmarchiv IMDb, einer weiteren Plattform, auf der normale User ihre Filmkritiken abgeben können, mehr als bestätigt. Die Musik ist auch interessant in dem Film. Sie stammt von Grégoire Hetzel. In der Komposition Incendies vertont er Worte von Friedrich Nietzsche aus Also sprach Zarathustra von alten und neuen Tafeln und bezieht sich damit eindeutig auf den vierten Satz aus Gustav Mahlers dritter Symphonie. In der Einspielung interpretiert die Sopranistin Clara Hendrick das Stück begleitet vom London Symphonieorchester unter Leitung von Ben Forster. O Mensch, o Brüder, wer ein Erstling ist, der wird immer geopfert. Nun aber sind wir Erstlinge. Wir bluten alle an geheimen Opfertischen. Wir brennen alle zu Ehren alter Götzenbilder. O Mensch, o Brüder, nicht zurück soll euer Adel schauen, sondern hinaus. Vertriebene sollt ihr sein aus allen Väter- und Urväterländern. Also, wer sich zu Ostern diese herrlichen Bibelfilme alle reinziehen will, dem empfehle ich unter anderem auch diesen Film. Er hat, würde ich sagen, biblische Dramatik, biblische Tragik und ein biblisches Ausmaß und ein wirklich sehenswertes O-Mensch-Pathos. Titel: Die Frau, die singt. Original: Incendies. Produktionsland: Kanada. Erscheinungsjahr 2010. Regie führt Herr Denis Villeneuve. Das Drehbuch ist ebenfalls von Denis Villeneuve. Die Musik, wie gesagt, Grégoire Hetzel. Und die Hauptdarsteller, Lubna Azabal spielt die Hauptfigur Naval Marwan. Dann Melissa Desmonopoulin spielt Jeanne Marwan. Maxime Godet, Simon Marwan. Rémi Girard, Jean Lebel. Und Abdelghafour Elaizi spielt den, ja, werdet ihr im Film merken, den tragischen, unglücklichen, unglaublichen Abu Tarek. Ich verabschiede mich, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, in diesem Niemandsland. Ich wünsche Ihnen ein geruhsames Osterfest ohne Schrecken, ohne neue Kriegshysterie, ohne neues Kriegsgetrommel und mit viel, viel Friedensmärschen. Natürlich auch mit Friedensaktionen. Macht Druck auf die Politiker. Bis nächste Woche. Agur, adeo, adios. Tschüss, sagt ihr Detlef Jeskatz. Weiterhören lohnt sich auf 91.4 FM. Es gibt noch mehr spannende, interessante Sendungen. Contrabanda hier in Barcelona und unter www.niemandsland.contrabanda.org der Podcast. Tschüss! Tu viens d'apprendre que ton père est vivant et que tu as un autre frère. Tu dois savoir. Sinon, ton esprit ne sera jamais en paix. Salut, Simon, c'est moi. Je suis dans le village de maman, puis j'aimerais ça que tu sois là. sehen. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Der geschickte Journalist hat eine Waffe, das Totschweigen. Und von dieser Waffe macht er oft genug Gebrauch. Sie wollen denselben Ausdruck verwenden, um ihren eigenen besonders gefährlichen und lächerlichen Vorschlag zu beschreiben. DiEM25, unsere Bewegung, sagt ganz einfach, jedes Abkommen sollte eine Kontrolllinie mit mindestens 200, 300 Kilometern auf jeder Seite einer vollständig entmilitarisierten Zone enthalten. Und dann können Sie Beobachter der Vereinten Nationen hinzuziehen. Aber Millionen von Soldaten, die bis an die Zähne bewaffnet sind und über Atomwaffen verfügen, einige von ihnen, das ist kein Friedensvertrag, für den es sich zu kämpfen lohnt. Beenden wir also diesen Krieg, entmilitarisieren wir nicht die Ukraine, sondern das Konfliktgebiet. Akzeptieren wir, dass ein ganzes Gebiet im Donbass umkämpftes Terrain ist. Es ist ein bisschen wie in Nordirland. Genauso wie in Nordirland, wo es auf demselben Gebiet irische Nationalisten, katholische und protestantische Loyalisten gab, die sich jahrelang gegenseitig umbrachten. Und Und was war die Lösung? Das Karfreitagsabkommen. Einen Weg zu finden, das Zusammenleben zu formen, sie dazu zu bringen, gemeinsam jedes Dorf, jede Region, sogar das Regionalparlament zu regieren. Das wäre vernünftig, aber was ich sehr befürchte, ist die Europäische Union, sobald sie sich für die giftige Politik eines Krieges auf ewig einsetzt. Denn wie unsere europäischen Staats- und Regierungschefs sagten, wird dieser Krieg erst mit dem Sturz Putins enden, wenn Moskau effektiv eingenommen wird. Aber wer wird Moskau einnehmen? Die Ukrainer? Da die Europäer so feige waren, dass sie ihnen Waffen schickten, aber nicht an ihrer Seite kämpften. Als sie sich also auf diese absurde Position einließen, erscheint Donald Trump auf der Bildfläche und beschließt aus seinen eigenen Gründen, sich auf China zu konzentrieren. Russland ist ihm gleichgültig. Er will diesen Krieg für seine eigenen Zwecke, seine eigenen Geschäftsinteressen beenden. Und die Europäer sagen jetzt, Moment mal, nein, nein, wir müssen diesen Krieg fortsetzen. Sie können diesen Krieg nicht fortsetzen. Sie haben nicht das Geld, sie haben nicht die Waffen, sie haben nicht die Satelliten, sie haben gar nichts. Europa zeigt also wieder einmal, dass es dieser dumme Kontinent auf der Welt ist, der kluge Erwachsene braucht, die zusammenkommen und Lösungen erarbeiten. Smart adults to sit down and work things out.